Am 8. und 9. Dezember berichteten die russische Nachrichtenagentur TASS und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des nationalen Suzidologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands über das historische Schreiben von Genossen Kim Jong-un an die Teilnehmer des 8. Kongresses des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas, für die Verstärkung der Rolle des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft bei der Verwirklichung des sozialistischen Werkes Koreas.